Abschnitt 10 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Einbruch in die Amsterdamer Diamantenbörse. Erstens. Die Tresors waren gut gesichert. Ich schlage Ihnen also einen Einbruch in die Safekammer der Amsterdamer Diamantenbörse vor und glaube auch, dass er lukrativ sein wird. Aber niedrig sind die Kosten nicht, das sage ich Ihnen gleich, Herr Generaldirektor, und die Sache ist auch schwer zu machen, das sage ich dir gleich, Charlie. Der Raum ist durch ein Stahlgitter abgetrennt. Na, das ließe sich erledigen. Rings um die Kammer verläuft ein schmaler Gang, Tag und Nacht elektrisch beleuchtet, schräge Spiegel in jeder Ecke, in denen man dich sieht, hättest du dich hinten verborgen. Ein Wächter beobachtet. Gewiss, der könnte leicht beseitigt werden, aber Charlie, wenn du Wächter und Gittertüre absolviert hast, was tust du dann? Du stehst wie der Ochs vor der neuen Türe, die 7000 Kilo wiegt. Zwei solcher Panzertüren sind da, auf Kugellagern beweglich. Die Schlüssel wären schließlich auch zu beschaffen. Vorheriger Überfall auf den Kassendirektor, Klammer auf, ein schmächtiger Herr, Klammer zu. Aber die Schlüssel helfen ja auch nichts. Teufel, Teufel, die Tür kann nur von drei Personen gleichzeitig geöffnet werden, die die Ziffernkombinationen kennen. Kopf hoch, Charlie, wozu haben wir die schöne Film-Diva, wenn sie nicht imstande wäre, dem Börsenpräsidenten, dem Pfennigmeister und dem schmächtigen Kassendirektor, ach so, der wird ja durch Überfall erledigt, also zwei Personen innerhalb eines Aktes das Geheimnis der Ziffernkombinationen zu entlocken. Geht in Ordnung, sie bringt euch die Chiffren, dir Charlie und dem Intriganten Bill, der ein Auge auf die Film-Diva geworfen hat, eifersüchtig auf dich ist und dich anzeigen wird. Wetten, Charlie? Zweitens. David, ein junger Brillantenschleifer, liebt die Diva. Aber das gehört nicht hierher. Das gehört in den fünften Akt. Vorläufig sind wir erst im ersten. Ihr habt David aufgesucht. Der war vor vielen Jahren, als Junge in New York, im Vorspiel noch, beschuldigt worden, einen Ring gestohlen zu haben, um ihn der, Klammer auf, zukünftigen, Klammer zu, Film-Diva zu schenken. Er flüchtete nach Europa, wurde Diamantarbeiter und dann Besitzer einer kleinen Schleiferei in Amsterdam. Ein ehrlicher Mensch. Er lehnt es ab, euch als seine amerikanischen Geschäftsfreunde auf der Börse vor den Diamanthandel einzuführen, trotzdem Bill droht, Davids Vergangenheit zu verraten. Erst als die Diva ihn bittet. Vision, seine Kindheit, Titel »David liebt sie noch immer«, leistet er in der Loge des diensthabenden Beamten für euch Bürgschaft. Drittens. Und so führt er Charlie und Bill als Börsengäste ein. Du und Bill, ihr habt also die Gastkarte. Ihr seid im Saale, der eigentlich kein Saal ist, sondern beinahe schon ein Filmatelier, Herr Generaldirektor, denn 15 riesenhafte Fenster sind statt der Wände da, auf das der Käufer bei untrügerischem Tageslicht erkenne, ob keines der winzigen Steinchen pikiert ist mit einem Punkt, ob sie Kiep sind oder bläulich-weiß oder schön silberweiß, ob sie modern geschliffen sind, als Brillanten in Form zweier Pyramiden mit gemeinsamer Basis und 56 Schleifflächen oder als Rosen in Form einer abgeplatteten Pyramide. Viertens. Und im Saale herrschte lebhaftes Treiben. Ihr seht den Maklern zu, die auf- und abgehen oder an den Zeitungstischen Briefe schreiben oder sich aus der Loge des Sekretärs ihre Post holen. Ihr werdet angesprochen und kommt in Unterhaltung. Und, Vorausgesetzt, dass Herr Generaldirektor will, wird euch ein frühzeitig ergrauter, scheuer Mann mit rotgeränderten, tränenden Augen gezeigt, der unansehnlich durch den Saal schleicht und dessen Namen vor 45 Jahren der meistgenannte in Europa war, Moritz Schaf, der falsche Kronzeuge im Prozess von Tisha Eschler, an dem sich Semaels Sendung vollstreckte. Das interessiert sicher in Amerika, Herr Generaldirektor. Klammer auf, der Alte fährt jedes Jahr nach Ungarn auf das Grab seiner Eltern, die er in den Tod getrieben. Das lässt sich aber in unserem Film schwerlich verwerten, Klammer zu. Ja, also Charlie und Bill beobachten die Kommissionäre und die Makler, in deren Portefeuilles die Umschläge angeordnet sind wie das Besteck eines Arztes. Ihr beobachtet, wie sie, an den Tischen beim Fenster sitzend, dem Käufer die Ware einzeln reichen. Rohe Diamanten und Bord, den Diamantenabfall, den man zum Schleifen braucht. Gespaltene und vielleicht auch geschnittene Steine. Fünftens. Und plötzlich funkelte Bills Auge. Plötzlich funkelt Bills Auge. Großaufnahme. Statt der Pupillen ein 56-fach geschliffener Riesendiamant. Bills Blick ruft deinen Blick in die Ecke des Saals. Dort verkauft ein eleganter Herr, einem würdigen mein Herr, die Edelsteine, die ihr sucht. Die Brillanten der Habsburger mit dem Florentiner. Der würdige mein Herr wiegt verzückt den Kopf, legt den Schatz in seine Enveloppe, faltet sie sechsfach, klebt zu, schreibt seinen Namen auf den Verschluss und gibt den Umschlag dem Verkäufer zurück, dem eleganten Herrn, der nun rasch im Börsengewühl verschwindet. Er eilt in die Telefonzelle, seinen Patron zu fragen, ob er zum angebotenen Preis abgeben darf. Da er wieder in den Saal kommt, empfängt ihn der würdige mein Herr ungeduldig mit der Frage, Titel Hebbig Muzzle entbroche, Klammer auf, die Formel, die vom Verkäufer ausgesprochen den Handel perfekt macht, Klammer zu. Der elegante Herr bleibt einen Augenblick ruhig, weidet sich an mein Herrs Aufregung und überreicht ihm dann, Titel, ihr habt, Muzzle entbroche, das Cachet. An der Karatwaage schreibt der würdige mein Herr den Wechsel aus und geht zu den Panzertresors hinab. Ihr beobachtet ihn von außen. Er legt den Schatz in Safe Nummer 211, eines der größten der 1400 Fächer, in denen das unermessliche Diamantkapital verwahrt ist und auf 3,5 Millionen Pfund Sterling versichert. Die vier Buchstaben, auf die er das Schloss stellt, da er absperrt, sind unsichtbar. Sechstens. Und als der Börsensaal sich geleert hatte, abgelaufen ist die Börsenzeit, der Saal leert sich, im Vorraum wird die neue Nummer des Diamantblatt gekauft, das die Berichte der südafrikanischen Diamantfelder enthält und den vom Londoner Rohsyndikat festgesetzten Preis von Bord bei Abnahme von je 5000 Karat. Ihr versteckt euch hinter dem Pult des Optikerladens, wo Lupen, Karatwagen, Gewichte, Gummiringe für die Portefeuilles und Pinzettenpfeil geboten werden, dort wartet ihr. Aus ihren 120 Büros fahren die Diamantär im Paternosteraufzug herab. Auch die Beamten der Inkassobank verlassen das Haus und endlich verschließen die drei Schlüsselbewahrer den Raum. Der Safe-Direktor, der Schmächtige, verabschiedet sich, er muss noch den Lift abstellen. In diesem Augenblick stürzt Bill sich auf ihn. Und ihr stoßt den Körper, geknebelt oder getötet, wie du willst, Charlie, in einen Abteil des Aufzuges, der weiterrollt. Siebtens. Und am selben Abend. Inzwischen hat die Filmdiva dem Präsidenten und dem Kassierer das Geheimnis entlockt und die Schlüssel geraubt. Sie klettert von der Straße aus in den Saal. was leicht ist, da er sich im Hochparterre befindet. Wie meinen Sie, Herr Generaldirektor? Mindestens ins 12. Stockwerk muss sie emporgezogen werden? Nein, das geht nicht. Das Haus hat bloß 4 Stockwerke und wir wollen ja dem Publikum kein X für ein U vormachen. Wir wollen doch demonstrieren, wie sich ein Einbruch in die Amsterdamer Diamantenbörse bewerkstelligen ließe, und das Börsenpalais auf dem Weesperplein muss als Naturaufnahme gezeigt werden. Bill, Charlie und die Diva gehen jetzt in den Kellerraum hinab, während der Paternoster mit dem Körper des Safe-Direktors unaufhaltsam weiterrollt. Sie überwältigen den Wächter, der hinter dem Eisengitter vor der Tresortüre sitzt. Revolver, Hände hoch! Bitte, Herr Generaldirektor, Sie wollen keine Verbrechen. Der Einbruch in die Diamantenbörse soll ein vornehmer Spielfilm sein und der Wächter ein Komplize. Achtens. Und der Wächter war Piet vom Gespenstersteg, der berüchtigte Einbrecher. Einverstanden. Der Wächter ist also ein Einbrecher und mit von der Partie. Er war es auch, der die Ziffernkombination des überwältigten Safe-Direktors längst ausgekundschaftet hat. Er stammt aus der Altstadt. Die ist, besonders am Spokesteg, der Geisterbrücke, das pittoreskeste Verbrecherviertel des Erdballs. Ich wollte das eigentlich erst im 5. Akt. Nein, nein, Herr Generaldirektor, keinesfalls darf dieses Quartier im Atelier aufgebaut werden. Diese Wirklichkeit lässt sich nicht übertreffen. Gewiss, Ihre Bauten in allen Ehren, aber gerade wegen dieses Spelunkenviertels habe ich ja Amsterdam gewählt und nicht Antwerpen. Warum Antwerpen sonst besser ist? Na, dort sind zwar nicht so unvergleichlich schöne Steine, weil die Amsterdamer Industrie besser ist. Der Umsatz von Antwerpen ist jedoch größer. Die Löhne der Schleifer brauchen ja nur in belgischen Franken gezahlt zu werden und nicht in teuren holländischen Gulden. 9. Happy End. Was? Schreit der Generaldirektor. Das sagen Sie mir erst jetzt? Das Wichtigste? Selbstverständlich drehe ich den Film in Antwerpen, wo ich die Spesen in Franken bezahlen kann. Ich brauche Ihr Manuskript nicht, Herr Kiesch. Ich mache mir den Film allein. Was? Ihre Idee? Ha, auf Sie haben wir gewartet mit Ihrer Idee. Wenn die Idee nicht in der Luft läge, würde man doch nicht solche Sicherungen in den Safes treffen. Übrigens haben Sie uns einen Film, Der Einbruch in die Amsterdamer Diamantenbörse, vorgeschlagen, und den machen wir nicht. Ich lehne hiermit dankend ab. Wir machen einen Film, Der Einbruch in die Antwerpener Diamantenbörse. Kommen Sie, Herr Charlie. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Klaus Missfeld.